Professor Fried, muss ich sagen, denn seit einer Woche ist Herr Fried Professor an der Universität Köln. Oh. Das ist also ein ganz neues. Ich habe einen dicken Strich durch den Dozenten in Heidelberg gemacht, um diesen Professor in Köln entsprechend zu berichtigen. Stammt aus der Schule von Professor Klaassen. Von seinen Publikationen zur Geschichte des 12. Jahrhunderts möchte ich erwähnen, die selbstständig erschienene Studie zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena. 1974 erschienen, es ist seine Dissertation. Daneben wären zu nennen eine Reihe von Aufsätzen, deren Titel ich weglassen möchte. Ich möchte nur aufmerksam machen auf seine Habilitationsschrift, die demnächst erscheinen wird, und zwar über das Thema Der päpstliche Schutz für Laienfürsten. Eine Untersuchung, die sich über ganz Europa erstreckt und sicherlich entsprechendes Echo und Interesse auslösen wird. Ich danke zunächst für die Einladung, hier sprechen zu können. Und wie Sie auch, wie Sie der kurzen Einführung schon entnehmen konnten, ich bin kein Wirtschaftshistoriker. Und das, was mich veranlasst hat, auf Herrn Riedmanns Frage, ob ich über die Wirtschaftspolitik Barbarossas einen Vortrag halten würde, zustimmend zu antworten, war schlicht die Neugier des Historikers, etwas kennenzulernen, was er noch nicht kennt. Das bedingt aber, dass ich jetzt mit ganz schlechtem Gewissen vor Ihnen sitze, denn ich rede von etwas, von dem ich viel zu wenig verstehe. Ich bitte, das dann in der Diskussion zu berücksichtigen. An hervorragender Stelle bestritt Herbert Hassinger jede hochmittelalterliche Wirtschaftspolitik in einem den Zusammenhang und die Wechselbeziehungen der Einzelwirtschaften beachtenden Sinne. Es fehlten, im Folgenden kommen mehrere wörtliche Zitate, die ich jetzt nicht einzeln kennzeichnen werde, es fehlten Eingriffe in Wirtschaftsprozess, Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsordnung in gestaltender Absicht zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums oder der Strukturveränderung. Die Einstellung zu den wirtschaftlichen Teilgebieten und Prozessen ist primär statisch. Erst im Spätmittelalter sei aus der Summe der Maßnahmen, die in die Wirtschaft irgendwie eingreifen, der Ansatz zu einem dynamischen Verhältnis zur Wirtschaft geworden, der freilich noch nicht auf das wirtschaftliche Wachstum, auch nicht primär auf den Vorteil des geförderten Objektes, sondern auf den des Initiators der Maßnahmen, auf die Erhöhung seiner Macht und seiner Einnahmen ziele. Vorstufen könne man in den entsprechenden Landesherrschaften beobachten. Der staufische Kaiser aber, von dem hier zu handeln ist, erscheint in dieser Sicht nicht als Bahnbrecher. Stattdessen wirkt Karl Richard Brühls Feststellung, Friedrichs des Ersten Italienpolitik und Finanzpolitik erweisen sich als die zwei Seiten der gleichen Medaille, fast wie eine Bestätigung und Ergänzung der allgemeinen Charakterisierung für den Einzelfall. Der hier sachte anklingende Fiskalismusverdacht gegen den Staufer erhöht sich noch, wenn es richtig ist, dass, noch immer nach Brühl, ganze Expeditiones aus rein finanziellen Gründen unternommen worden seien. Besitzen wir doch Friedrichs eigenes Eingeständnis, er betreibe seine Italienpolitik nicht um für uns oder unsere Söhne Reichtümer anzuhäufen, sondern allein für die Wiederherstellung des Friedens und die Mehrung des Reiches. Der Kaiser wies mit diesem Dementi ja keineswegs seine finanziellen Ziele zurück, er verwahrte sich lediglich gegen unterstellte privategoistische Motive. Doch ging es denn in der Tat allein um Steigerung finanzieller Einkünfte? War der Amor Pecuniae, den Vinzenz von Prag dem staufischen Kaiser zuschrieb, nichts weiter als fiskalische Unersättlichkeit? Bereits die Kriege, die Friedrich führte, verschlangen zu großen Teilen, was sie gerade gewinnen sollten. Rechtstexte aus Barbarossas Frühzeit lassen die Kosten ahnen, die für ein Heer aufzubringen waren. Die Kölner Dienstleute zum Beispiel erhielten für die Fahrt über Berg bis zu den Alpen eine Pauschale von 40 Ellen Tuch und 10 Mark und in Italien pro Monat eine Mark, das heißt etwa 7,5 Gramm Silber pro Tag. Das waren erhebliche Beträge. Der Staufer wird kaum weniger haben bezahlen müssen. Bescheiden nahmen sich daneben die 3 Mark aus, die Friedrich 1189 als Mindestausstattung jedes Kreuzfahrers für 2 Jahre veranschlagte, also etwa 28 Gramm Silber pro Monat oder 2/3 Kölner Pfennige pro Tag. Sie stellten bestenfalls das Existenzminimum dar. Dennoch ahnt man auch hier, welch ungeheure Geldmengen damals nach Osten geflossen sein müssen, selbst wenn die Heeresstärke nicht die erschlossene Obergrenze von 100.000 Mann erreichte. Bescheiden erscheinen die 2/3 Kölner Pfennige auch deshalb, weil seit der Mitte des Jahrhunderts allgemein die Kriegskosten noch gewachsen sein dürften. Jedenfalls deuten die den polnischen Herzögen auferlegten Kontributionen darauf hin. Herzog Boleslaw musste 1157 als Besiegter 3.200 Mark Silber und 20 Mark Gold zahlen. 1172 sollte Mieszko der Alte in ähnlicher Situation bereits 8.000 Mark aufbringen. Und 8 Jahre später bot derselbe Herzog für einen kaiserlichen Heereszug nach Polen 10.000 Mark. Was auch immer diese Kostenprogression verursacht haben mag, der Krieg verschlang auch in Deutschland immer mehr Geld. Und damit hatte der Kaiser zu rechnen. Wir brauchen ganz dringend Geld, klagte er noch auf seinem letzten Heereszug in seinem letzten Briefe. Doch will ich nicht die These vertreten, Friedrichs Fiskalismus sei im Wesentlichen Kriegsfinanzierungspolitik. Sie träfe nicht einmal die halbe Wahrheit. Denn auch sonst ist die um sich greifende Monetarisierung in der Politik zu beobachten. Graf Balduin von Hennegau etwa sicherte sich die künftige Belehnung mit der Grafschaft Namur durch einen kräftigen Geldbetrag, der wie üblich unter den Kaiser, seine Söhne, seine Gemahlin, seine Kurie und seine sonstigen Berater verteilt wurde. Zwar hatte der Graf der Champagne für dasselbe Lehen seinen Nachbarn bis zum 9-fachen überboten, doch des Kaisers Zustimmung nicht erkaufen können. Zudem ersparte Friedrich dem Hennegau-Grafen durch klug kalkulierenden Rat. Er verwies auf das Lebensalter eines Ansprüche stellenden Konkurrenten und dessen zu erwartenden Tod, der jede Zahlung dann erübrige. Also durch klugen Rat ersparte Friedrich dem Hennegau-Grafen weitere hohe Ausgaben. Liquidität, Mittel zur schnellen Kapitalbeschaffung und kostensparende Erwägungen waren offenbar Voraussetzungen flexibler und erfolgreicher Politik, während der Politiker seine Qualitäten damit bewies, nicht gleich beim erstbesten oder finanziell günstigsten Angebot zuzuschlagen, sondern beim politisch wünschenswertesten. Als Erzbischof Eberhard von Salzburg widerwillig seinem zürnenden Kaiser, um seiner Servizialpflicht nachzukommen, auch Geld überwies, schickte Friedrich es zurück. Es sei nicht seine Art, Geld anzunehmen und zornig zu bleiben. Die Opposition war zu Steuerfreiheit verdammt und der noch so fiskalisch gesonnene Herrscher musste unterscheiden lernen. Der Kaiser seinerseits passte sich den durch den Siegeszug des Geldes veränderten Bedingungen an. Für zu erwerbende Kirchenlehen griff er tief in seine Kassen und konkurrierende Laienfürsten wurden, sobald sich Gelegenheit bot, durch geschickten Geldeinsatz ausmanövriert. Es ist nur daran zu erinnern, wie Heinrich der Löwe das fast sichere Erbe seines Oheims Welf des VI. Verlor. Friedrich musste sich demnach mit dem Problem der Finanzierung von Krieg und Frieden durch Geld der Finanzierung seiner Politik der Reformatio Pacis und des Augmentum Imperii auseinandersetzen. Er musste sich damit zurechtfinden, dass das Geld zum Wertmesser schlechthin wurde. Das Geld konnte zum Inbegriff des Mobilienbesitzes werden und selbst landwirtschaftlicher Ertrag wurde in Geld bemessen. Hier machte sich nicht nur in Italien, auch in Deutschland ein säkularer Trend bemerkbar, eben die allseitig zunehmende Monetarisierung aller Lebensbereiche. Dies war ein wirtschaftlicher Strukturwandel größten Ausmaßes und Friedrich Barbarossa musste sich auf ihn einstellen. Er musste in einer Epoche sich auflösender Grundherrschaften die wirtschaftliche Sicherstellung und die von wirtschaftlichen Faktoren abhängige Handlungsfähigkeit des Reiches auf die zunehmende allgemeine Geldorientierung umstellen. Erhaltung und Steigerung der Finanzkraft des Reiches wurden zu einem allerersten Gebot und zu einem vordringlichsten Ziel königlicher Politik, übrigens von früh an begleitet vom Jammer über leere Kassen. Barbarossa erkannte in dieser Aufgabe zugleich eine Chance, mit neuen wirtschaftspolitischen Mitteln dem Königtum wieder ein deutliches Übergewicht über die politisch immer mehr sich verselbstständigenden Fürsten zu verschaffen. Die Liebe zum Geld, die der Tscheche Vinzenz in negativem Sinne registrierte, war Friedrichs Einsicht in die Notwendigkeit, Anpassung an den Strukturwandel und gezieltes Hineinwirken in ihn. Das Geldbedürfnis machte erfinderisch. Als erster König erwarb Friedrich Kirchenlehen für sich und sein Haus. Die Reichskirche wurde überhaupt immer wieder mit neuen Forderungen konfrontiert. Unerbittlich bis zur äußersten Grenze der Belastbarkeit verlangte Friedrich die dem König zustehenden Servizien. So verzehrte er einst 1184 bis auf wenige Pfunde alle Einnahmen des Erzbistums Mainz einschließlich der neuen Ernte. Bischofsstädte wie Bremen oder Metz hatten 1189 einen eigenen Finanzbeitrag zum Kreuzzug zu leisten. Die weltlichen Einkünfte einer Reichskirche während ihrer Vakanz wurden vom ersten staufischen Kaiser mit einer Rigorosität ausgebeutet, wie sie bislang in Deutschland noch kaum erreicht worden war. Barbarossa verzichtete nur selten auf dieses Regalienrecht und bemerkenswert kritische Töne schlichen sich selbst in Königsurkunden ein, wenn sie auf diese Belastung der Kirchen zu sprechen kamen. Damit nicht alles nutzlos vergeudet würde, beließ Friedrich wenigstens einen Teil dieser Einkünfte dem Kölner Erzbischof, damit die Höfe und Ländereien nicht ihrer nötigen Betriebsmittel beraubt würden, zur notwendigen Zukunftsvorsorge. Der Kaiser registrierte also den wirtschaftlichen Schaden, den ein unbegrenzt angewandtes Regalienrecht zufügen musste, aber er suchte ihn überaus selten und dann nur ohne schwere Einbuße für das Königtum ganz auszuschließen. Zugleich freilich entdeckte er im Spolienrecht eine bislang noch ungefasste, kräftig sprudelnde Einnahmequelle auf reichskirchlichem Terrain. Abt Heinrich von Lorsch verschenkte, um sich dieser neuartigen fiskalischen Schöpfung zu entziehen, kurz vor seinem Tode 1167 die 306 Mark, die er vorsorglich zur Kostenbestreitung der Italienfahrten angespart hatte. Weil es ihn seliger dünkte, das Geld unter die Armen zu verteilen, als dass es durch Nichtarme aufgeteilt und an Nichtarme gegeben werde. Als Kirchenvogt holte Friedrich aus der befockteten Kirche oft mehr heraus als andere Kirchenbeschützer. Der genannte Abt Heinrich zum Beispiel entschied sich deshalb, als er wählen konnte, gegen den Kaiser und für dessen Bruder, den Pfalzgrafen Konrad. Denn, so schreibt die Lorscher Chronik, wo zwei Übel andrängen, deren eines nicht ohne das andere vermieden werden kann, ist das kleinere zu wählen. Außerhalb der Reichskirche erschloss Barbarossa dem Königtum die Kammerknechtschaft der Juden. Nicht nur ihre Steuern flossen in die königliche Kamera. Es wurde alsbald üblich, kollektiv ganzen Judengemeinden für echte oder angedichtete Verbrechen Einzelner Geldstrafen aufzubürden, die an den König zu entrichten waren. Schließlich scheute der Kaiser nicht vor der Einführung kaufmännischer Usancen in die Politik zurück. Er war der erste deutsche König, der schneller Liquidität wegen, wenn auch noch selten, Reichsgut verpfändete. Doch durfte der Kaiser nicht nur fordern, ohne Leistungswillen und Leistungsfähigkeit der Betroffenen zu erhalten oder zu steigern. Er durfte sich nicht mit einem bloßen Geldbeschaffungswesen, primitivem Fiskalismus, bescheiden. Heinrich VI. sprach wenig später offen von der Wechselbeziehung zwischen Herren und Untertan, dass wer von Steuer- und Servizienlast bedrückt werde, Vorteil und Nutzen von der kaiserlichen Majestät empfange. Barbarossa selbst ergriff Wirtschaftsmaßnahmen ad usus hominum et ad utilitatem ecclesiae. Die Arenga, die dieses Ziel verkündete, leitete das frühe Münzprivileg für den Bischof von Basel 1154 ein. Die gewährte Hilfe galt also den mit Geld wirtschaftenden Menschen und der Nutzen für die privilegierte Kirche sollte sich in klingender Münze auszahlen. Der materielle Wohlstand der Menschen und der dienstverpflichteten Kirchen war als Wert erkannt, die Sorge um ihn als Aufgabe des Königtums akzeptiert. Auch zeichnete sich der wirtschaftspolitische Aktionsradius des Königs ab. Er musste und konnte dort wirken, wo er kontinuierliche, unmittelbare Leistungen für das Königtum fordern durfte, im Bereich des Königsgutes und der Reichskirchen. Wie stark Friedrich die Servizialpflicht der geistlichen Fürsten strapazierte, ist bekannt. Einige ihrer Reichsten mussten Schulden machen, um ihren Pflichten nachzukommen. Zwar war auch schon früher Hoftagsbesuchern das Geld ausgegangen und sahen sie sich deshalb zu Darlehensaufnahmen gezwungen. In der Barbarossa-Zeit aber gewann das Schuldenmachen an Regelmäßigkeit, weil überhohe Geldausgaben für den Reichsdienst gleichfalls kontinuierlich wurden. Dreimal wurde Abt Heinrich von Lorsch zur Kasse gebeten. Für den vierten Italienzug hatte er schon wieder eine beträchtliche Summe separiert, bevor er starb. Die beiden Erzbischöfe, die sich in eigener Person unermüdlich dem Reichsdienst widmeten, hinterließen bei ihrem Tode auch extrem geleerte Kassen, Reinhard von Köln und Christian von Mainz. Zugleich bedrohte die Krise der Grundherrschaft gerade die Reichsklöster. Hilfe war also dringend geboten. Eben vor allem solche, die auch den geistlichen Institutionen Anpassung an die sich ausbreitende Geldwirtschaft ermöglichte. Wie weit aber gewährte sie der Kaiser? Wie weit konnte er sie überhaupt gewähren? Für die Beantwortung dieser Frage ist zwischen Bischofskirchen und Reichsklöstern zu unterscheiden, denn es zeigt sich, dass Friedrichs Fürsorge vor allem den Ersten galt. Schenkungen oder Übertragungen von königlichem Grundbesitz oder Herrschaftsrechten an Klöster oder Bistümer waren längst selten geworden. Auch Erstübertragungen finanziell besonders einträglicher Rechte aus Königsbesitz sind unter Barbarossa nicht eben häufig zu registrieren. Wichtiger und für Barbarossas Haltung aufschlussreicher als derartige mehr ergänzende Regalienübertragungen war sein immer wieder zu bemerkendes Eingreifen in die innere Ordnung der Bistümer zur Festigung bischöflicher Herrschaft mit dem Ziele besserer Verwertung wirtschaftlich ertragreicher Rechte. Vor allem bischöfliche Märkte und Städte sonnten sich in der kaiserlichen Gunst. Friedrich ließ sich dabei von einem bestimmten, rechtlich wie wirtschaftlich geformten Stadtmodell leiten. Dies wird deutlich in einem Privileg für Kirche und Bischofsstadt Brixen, denen er gemeinsam den Straßenzoll, und jetzt zitiere ich wörtlich, und die anderen Rechte zusicherte, die zu ihrem Wohlstand, Bonus Status, und Ruhm, die übrigen Civitates von der kaiserlichen Gnade zu erbitten und zu erhalten pflegen, nämlich Zivil- und Hochgericht, Mühlenrecht und die Erlaubnis zu einem nach Ort und Zeit der Stadt gemäßen Markt. Dazu übertrug der Kaiser dem Bischof das Recht, wo immer es ihm zu Vorteil und günstigem Gebrauch der Stadt und zum Nutzen der zugehörigen Provinz, des Bischofs und seiner Nachfolger richtig erschien, eine Münze zu errichten. Die Stadt war nach solcher Auffassung nicht zuletzt ein rechtlich geordnetes, provinzbezogenes, komplexes Wirtschaftsunternehmen, dessen Florieren ganz dem Unternehmerstadtherrn und seinen Beratern überlassen war und das eindeutig auf den materiellen Wohlstand des Privilegempfängers und seiner Untertanen zielte. Nur bei Schwierigkeiten, wie sie etwa im Falle Augsburgs 1152, 1156 überliefert sind, griff der König regelnd in die Herrschaftsordnung ein. Auch sonst beschränkte er seine Tätigkeit gewöhnlich auf Bestätigung und Schutz der wirtschaftlich nutzbaren Rechte der Privilegierten, ohne ihre Durchführung im Einzelnen zu steuern. Den wildgewachsenen, also aus realem Bedürfnis der Ortsbewohner entstandenen Warenhandel auf dem Friedhof in Staffelstein, auf dem Gottesacker war eben Platz und die Leute trafen sich regelmäßig, untersagte der Kaiser zugunsten eines offiziellen herrschaftlichen Marktes des Bischofs von Bamberg am Ort, von dem allein Abgaben zu erheben waren. Friedrich gestattete nur den Kleinhandel innerhalb der Wohnhäuser. In Bremen vermittelte er in einem Steuerstreit zwischen Erzbischof und Bürgern. Gegen Bürgereinungen schritt Friedrich wiederholt ein, etwa 1156 in Trier und 1182 in Trient. Hier versuchten einige bischöfliche Ministeriale, sich durch die Kommunebildung aus ihrer Dienstverpflichtung gegen den Bischof zu lösen. Der Kaiser proklamierte dagegen, wie entrückt einer auch aufgrund seines Vermögens sich dünkt, er soll doch nach Willen und Befehl des Bischofs zur Ausübung und Pflicht seines früheren Amtes zurückkehren. Das als dynamisch erkannte Moment des Reichtums sollte angemessen auch dem Wohlstandsfortschritt boni status profectus des Herrschaftsträgers zugutekommen. Statisch sollte die Herrschaftsordnung sein, dynamisch aber die von ihr geschützten wirtschaftlichen Aktivitäten. So wollte es auch der Kaiser. Neben schützendem Eingreifen des Kaisers standen verschiedentlich auch planvolle Erleichterungen für geldwirtschaftliche Aktivitäten im Vordergrund. Sehen wir herab von der Förderung der Bischofsstädte und ihrer Bürger, in denen das Königtum selbst noch in erheblichem Maße gegenwärtig war, also etwa von Worms, Speyer, später Regensburg, so erging zweifellos auf Bitten der Würzburger Kaufleute das Urteil gegen die Mainzölle 1157, wurden die Amberger und Bamberger Kaufleute den Nürnbergern gleichgestellt, erhielten die Amberger bei Passau auf Barbarossa strengen Zollfreiheiten wie die Regensburger, empfing Köln den Königshof Andernach mit Münze und Rheinzoll, dazu die Silbergruben von Eckernhagen, wurden die Bürger Utrechts vom Zoll in Kaiserswerth befreit, bekam der Erzbischof von Bremen die Stadt Stade, wurde Föhring dem Bischof von Freising restituiert oder der Merseburger Markt erweitert. Friedrich knüpfte mit all diesen Maßnahmen zweifellos an vorhandene Ansätze und Leistungen der Privilegempfänger an. Ihnen oblagen eigenverantwortlich Initiative und Chancenverwirklichung. Doch erleichterten des Kaisers Privilegien sein Wohlwollen und seine Unterstützung die notwendige Anpassung an den wirtschaftlichen Strukturwandel. Friedrich förderte bewusst und gezielt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bischöfe und ihrer Herrschaftsbereiche unter den sich wandelnden, zunehmend geldwirtschaftlich orientierten geldwirtschaftlichen Bedingungen. Starke Zurückhaltung, ja vielleicht sogar tiefe Skepsis, kennzeichnete hingegen Friedrichs Einstellung gegen die wirtschaftliche Leistungs- und Wandlungsfähigkeit der Reichsklöster. Nicht, dass er die Klöster ganz vernachlässigte. Einige konnten sich, abgesehen von allen Rechtsbestätigungen, durchaus auch seiner Förderung erfreuen. Doch waren dabei vielfach besondere Gründe maßgebend. Zweifellos brachte die einigen Klöstern gewährte Zollbefreiung an Reichszollstätten den Mönchen finanzielle Erleichterung, aber derartige Privilegien beschränkten sich auf den Eigenbedarf der geistlichen Gemeinschaften und kamen primär nicht den klösterlichen Grundherrschaften oder ihrer Anpassung an die gewandelten Wirtschaftsbedingungen zugute. Überhaupt sind irgendwie die Geldwirtschaft fördernde Maßnahmen nur selten zu erkennen. Ein gelegentlicher Gütertausch, den Friedrich dem Goslarer Reichsstift gestattete, verrät immerhin ökonomisches Verständnis und zielte in der Tat auf Steigerung der Geldeinkünfte aus agrarischer Produktion. Es hieß in der Urkunde über die Tauschobjekte, dass sie für die Erwerber wegen ihrer Nähe ertragreich, für uns wegen ihrer Abgelegenheit fast unnütz waren. Sie brachten uns nämlich nur eine Mark. Insgesamt waren derartige Wirtschaftshilfen für Klöster unüblich. Ein zweiter negativer Zug in Friedrichs Klosterpolitik trat hinzu. Während Bischöfen wiederholt gestattet wurde, zur Erfüllung ihrer Reichsservizien Darlehen aufzunehmen und Bistumsgut zu verpfänden, so kenne ich kein einziges derartiges Zugeständnis für einen Abt. Gegen illiquide Klöster ging Friedrich direkter vor. Abt Marquard von Fulda musste die königliche Beuneburg ausbauen, sein Nachfolger auf einen Berg bei Heidingsfeld in der Nähe Würzburgs verzichten, wo fortan der König seinen Frankenwein anbauen ließ. Der Abt von Neuburg im Elsass musste im Tausch gegen ein Tantillum-Prädium, wie er klagte, sein Drittel des heiligen Forstes herausgeben. Er tat es höchst widerwillig, aber, so schrieb er, weil der Kaiser klug und mächtig war und verschiedene Güter seiner erhabenen Nachkommenschaft wegen zusammenbringen musste, gab er uns dieses winzige Gut anstelle des immensen Nutzungsrechts, weil wir ihm nicht zu widersprechen wagten und deshalb akzeptieren mussten. Als das elsässische Kloster Murbach seinen groß bemessenen Finanzbeitrag zum Kreuzzug nicht zahlen konnte, requirierte Friedrich gegen den heftigen Widerspruch von Abt und Ministerialen den Murbacher Hofmark Gröningen, der angeblich 250 Ritter ausrüsten konnte. Auch unterstützte Friedrich, sehe ich recht, gewöhnlich nicht die Umstellung der überwiegend agrarisch wirtschaftenden Klöster auf die zukunftsträchtigen Unternehmen Stadt und Markt. Dem Abt Heinrich von Lorsch blieb im Grunde gar nichts anderes übrig, als, wie es von ihm tatsächlich überliefert ist, sich dem Ackerbau zu widmen. Das Stift Nordhausen verlor seine Münze, die der König in eigene Regie übernahm. Dem Kloster Saalfeld erging es nicht besser. In Regensburg schaltete höchstwahrscheinlich Barbarossa das St. Emmerams Kloster als nennenswerte urbane Kraft definitiv aus. Die dem König noch eignenden Wechselrechte auf dem Markt in Wiesloch übertrug er nicht etwa dem Kloster Lorsch, dem der Ort eignete und dem Heinrich IV. Auch den Markt bestätigt hatte im Jahre 1067, sondern den Münzern von Worms. Zeichen der Erschöpfung der Klöster waren schon vor Barbarossa sichtbar geworden. Sein Vorgänger Konrad suchte dem Niedergang noch entgegenzuwirken. Lorsch wurde, freilich nur gegen Verzicht auf ihm ohnehin schon fast entfremdete Höfe, für immer von der kostspieligen Reichsheerfahrt befreit. Fulda sollte auf Befehl des Königs Adel und Klosterministerialität aus seiner Grundherrschaft zurückdrängen und die den Laien entzogenen Villikationen durch Mönche und Klosterbauern neu organisieren. Stablo und Corvey erlebten unter Abt Wiebald eine letzte Blüte, allerdings mehr eine kulturelle, denn eine wirtschaftliche. Wiebalds Stabloer Jahrmarktgründung bei Logne 1138, der er unter Königsbann zu Erfolg verhelfen wollte, konnte sich nicht durchsetzen. Barbarossa hingegen scheint wenig Vertrauen in die ökonomische Leistungs- und Wandlungsfähigkeit der alten Reichsklöster gesetzt zu haben. Abhilfe für ihre Hauptschwäche die rückläufigen, bestenfalls stagnierenden Einnahmen aus ihren Grundherrschaften konnte er ohnehin nicht schaffen. Für neue Schenkungen an die alten Abteien fehlte das religiöse Interesse, das sich den modernen Orden zugewandt hatte. Für Rodungen, die eine günstigere Ertragslage hätten bewirken können, fehlte es gewöhnlich an Wald, für Trockenlegungen an Sümpfen, für neue geldwirtschaftliche Initiativen, Stadt- und Marktgründungen und vor allem deren erfolgreichen Ausbau fehlte es an Kapital, Schwungkraft und einer ausreichenden Herrschaftsbasis. Friedrich zog gelegentlich eine letzte Konsequenz. Auch frühere Könige hatten Reichsabteien an Bistümer übertragen, sei es als bischöfliches Ausstattungsgut, sei es zur Reform, sei es aus allgemeinen politischen Erwägungen heraus. Friedrich tat es erklärtermaßen aus wirtschaftlichen Gründen. Weil Niederalteich so heruntergekommen sei, dass Äbt und Mönche weder sich selbst zu nähren noch zu kleiden vermochten, noch den dem Reiche gebührenden Dienst überhaupt leisten konnten, wurde es nach langem Widerstand vollständig dem Bischof von Bamberg übergeben. Nicht einmal das Servitium Regale war fortan zu erstatten. Das Beispiel zeigt, mit welcher Konsequenz der Kaiser am Prinzip der wirtschaftlichen Eigenverantwortung der Reichskirchen festhielt. Während die Bistümer also damit rechnen konnten, im Kaiser einen tatkräftigen Helfer bei der notwendigen wirtschaftlichen Umstellung zu finden, versagte Barbarossa diese Hilfe in der Regel den Klöstern. In ihre grundherrlichen Schwierigkeiten schaltete er sich ebenso wenig wie bei den Bistümern ein. Den Zugang aber zu den neuen, dynamischen, zukunftsträchtigen Faktoren Gewerbe, Handel und Markt erleichterte er von sich aus den Mönchen nicht. Er stellte sich ihm nicht geradezu entgegen, aber er unterstützte ihn auch nicht sonderlich. Die Stabilisierung monastischer Wirtschaft musste den Mönchen aus eigener Kraft gelingen und manche der alten und berühmten Abteien wie Niederalteich, St. Emmeram oder Lorsch sind an dieser Aufgabe gescheitert. Gegenüber den Reichskirchen setzte Friedrich bereits deutliche wirtschaftspolitische Schwerpunkte. Doch traten seine eigenen wirtschaftlichen Initiativen und die Art, wie er sie den gewandelten ökonomischen Erfordernissen anpasste, erwartungsgemäß erst im Umgang mit Reichs- und Hausgut voll hervor. Von Beginn seiner Regierung an suchte er den Königsbesitz durch Erbschaften, Tauschaktionen, Kauf oder unverhüllte Pressionen abzurunden und auszubauen. Wie skrupellos er dabei gelegentlich vorging, klang bereits an. Wo sich der Kaiser engagierte, in Schwaben, im Elsass, in der Pfalz oder in der Wetterau, im Helmetal der Goldenen Aue, im Pleißen, Vogt oder Egerlande, stets nahm man Rodungs- und Siedlungsvorgänge wahr. Friedrich führte hier die neuen Ansätze zu herrschaftlicher Ordnung und wirtschaftlicher Nutzung. Die bereits von seinen beiden letzten Vorgängern entwickelt worden waren, konsequent und systematisch weiter. Er schuf die sogenannten Terrae Imperii, großräumige Bezirke, deren jeweilige Verwaltungs- und Wirtschaftszentren nicht wie früher allein ein Saalhof, auch keine einfache Burg oder Pfalz waren, vielmehr eine Burg oder Pfalz mit Markt oder eine Stadt. Die rechtliche Zuordnung des Landes zum König wurde dadurch überlagert von einer wirtschaftlichen Zuordnung auch der politisch zerklüfteten Landschaft zum Zentralort in Königshand. Angehörige fremder Grundherrschaften orientierten sich nach diesem Ort. Er wurde attraktiv für fremde Handwerker und Kaufleute. Selbst umliegende Grund- und Landesherren waren, wenn der Ort wie Goslar oder Ulm zu einer funktionstüchtigen Stadt aufblühte, bestrebt, sich in dieser Stadt niederzulassen. Wo entsprechende Städte fehlten, wurden sie gegründet. Die agrarische Landeserschließung wurde dann durch herrschaftlich geordnete Um- oder Einsiedlungen von Land- und Dorfbewohnern und von technischen Einrichtungen wie Zoll, Münze, Markt, Mühlen oder Hospitälern ergänzt. Die königliche Stadt vereinte das Herrschaftszentrum eines Reichslandes mit dem wirtschaftlichen Brennpunkt einer Region, beziehungsweise sie erstrebte diese Vereinigung. Eine Stadtgründung war ein gezielt einsetzbares Mittel zur Umorganisation der gesamten Wirtschaft. Friedrich hat es, wie sein zitiertes Privileg für Brixen zeigt, erkannt und das wohl schon von Konrad III. Aufgegriffene, strukturverändernde Instrument, vielleicht nach einigem Zögern, systematisch eingesetzt und weiterentwickelt. So deutlich dieses Modell als solches und in seiner Bedeutung für den Ausbau der Reichsländer zu erfassen ist, so schwierig, ja so unmöglich ist es, Friedrichs unmittelbare Beteiligung an den hier angesprochenen regionalen Wirtschaftsprozessen im Einzelnen auszumachen. Mit mehr oder weniger großen regionalen Unterschieden ist zu rechnen. Die dürftige Quellenlage lässt kaum etwas deutlich erkennen. Am besten ist noch die Verwaltung dieser Reichsländer, die Rechtsprechung, militärische Aufgaben und Abgabeneinzug mit umfasste, bekannt. Doch ist darüber hier nicht zu handeln. Soweit die Quellen ein Urteil erlauben, wurde die Kultivierung des Landes selten im unmittelbaren Auftrag oder in eigener Regie des Königtums durchgeführt. Allein die Entwässerung des unteren Rieds in der später sogenannten Goldenen Aue im südlichen Harzvorland gibt sich als Werk im direkten Auftrag Kaiser Friedrichs zu erkennen. Denn er entlohnte für diese Leistung den durchführenden Ingenieur, den Zisterziensermönch Jordan von Walkenried. Wie weit dem Kaiser dabei regionale Kräfte zur Seite standen, muss offen bleiben. Es lässt sich ferner nicht zwingend entscheiden, ob Friedrichs von Rahewien erwähnter Aufenthalt in Kaiserslautern im Jahre 1158, wo der Kaiser einige Tage seinem Hause unter Ordnung familiärer Geschäfte widmete, unmittelbar dem Ausbau des Pfälzer Königsgutes galt oder nicht. Denkbar ist daneben eine Erbregelung mit seinem Bruder Konrad. Auch in Schwaben sind bestimmte Rodungen Friedrichs des Ersten zweifelsfrei überhaupt nicht zu erweisen, ganz im Gegensatz zu Karl Wellers generösen Zuweisungen. Die einzige Stelle, die eigene Rodungsambitionen des schwäbischen Kaisers erahnen lässt, ist gerade deren ausdrückliches Verbot. Im Pleißenlande, wo auch die Rodungen der jüngsten Ausbauphase in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts allem Anschein nach von naumburgischen und königlichen Ministerialen und nicht vom Königtum selbst organisiert worden sind, im Vogtlande, Egerlande, auch in der Pfalz lag die Rodung weitgehend in der Hand königlicher Ministerialen. Sie konnten sich eigene Herrschaften regelrecht eroden, von deren erhöhter Leistungsfähigkeit dann auch der König profitierte. Ländliches Ambiente bei steigender Bedeutung des Geldes in den Kreisen der großen Reichsministerialen Friedrichs I. beleuchtet jene Anekdote des Cäsarius von Heisterbach über den Vogt von Plauen im Vogtland, Heinrich von Weida, erzählte. Es spottete, so Cäsarius von Heisterbach, Heinrichs Weib über Evas Schwäche, für einen billigen Apfel die Seligkeit des Paradieses hingegeben zu haben. Ihr Gemahl schalt sie darob, wettete mit ihr um 40 Mark, das war ein kleines Vermögen, dass sie ein noch viel einfältigeres Verbot übertreten werde und untersagte ihr kurzerhand, nach dem Bade mit nackten Füßen durch die Jauchegrube ihres Hofes zu waten. Die Dame hielt die Wette, aber es dauerte nicht lange und sie erlag der Versuchung und rannte in einem, wie sie hoffte, unbeobachteten Augenblick durch die besagte Pfütze. Nicht, dass Barbarossa der Anblick von Jauchegruben, einem Merkmal der älteren Agrarwirtschaft, fremd gewesen sei. Der König besaß noch immer große Wirtschaftshöfe, wie zum Beispiel den in seiner Organisation noch recht gut erkennbaren Hof von Altenburg. Aber dass er sich in eigener Person, ähnlich dem Abte Heinrich von Lorsch oder dem großen Kaiser Karl, sonderlich um die Landwirtschaft gekümmert hätte, ist nicht zu belegen. Friedrich bestimmte die allgemeine Richtung und setzte Prioritäten, wo etwa Land zu erwerben, wohl auch, wer den Landesausbau zu forcieren hätte, ob ministeriale oder geistliche Institutionen, wo Märkte zu gründen, Städte anzulegen seien. Die eigentliche Durchführung lag bei anderen. Regieren und organisieren glitten offenbar immer weiter auseinander, wie sich solches ja auch schon in Friedrichs Verhalten gegenüber den wirtschaftlichen Bemühungen der Reichskirchen abgezeichnet hatte. Trifft dies zu, dann entspringt unser geringes Wissen um Friedrichs landwirtschaftliche Fürsorge keineswegs der Ungunst der Überlieferung, sondern ist nicht zuletzt das Ergebnis einer bewussten Schwerpunktverlagerung. Karl der Große musste sich detailliert mit der Aufzucht von Rind- und Federvieh befassen, denn andere Wirtschaftszweige waren noch kaum erschlossen. Friedrich Barbarossa hingegen musste sich vornehmlich um einen kontinuierlich zu steigernden Geldzufluss kümmern und für ein ausreichendes Warenangebot auf den Märkten sorgen, wo das Geld wieder auszugeben war. Nicht nur hungrige Soldaten sollten über den Markt versorgt werden, auch plündernde Heerhaufen wurden von Märkten angezogen. Als zum Beispiel die zur Belagerung Alessandrias aufgebotenen böhmischen Truppen durch Schwaben zogen im Jahr 1174, gingen viele nach Ulm auf den Markt, um Vieh und anderes Beutegut, das sie auf dem ganzen Weg geraubt hatten, zu verkaufen. Irgendwie kam es zum Streit mit den Bürgern, die Räuber wurden jetzt selbst beraubt und fast 250 Böhmen blieben tot in der Stadt. Von den Überlebenden aber zogen, wie es heißt, die Vernünftigeren zum Kaiser, um von ihm Genugtuung zu fordern. Der Staufer musste vor allem marktorientierte Initiativen im Auge behalten und vielfältig ineinandergreifende Wirtschaftsmaßnahmen aufeinander abstimmen. Die Bedeutung der königlichen Städte, denen ich mich jetzt zuwende, erhält aus dem Itinerar Friedrichs des Ersten. Sie waren neben den Bischofsstädten, die zunächst im Vordergrund standen, seine bevorzugten Aufenthaltsorte. Der fortifikatorische Aspekt der Stadt darf hier vernachlässigt werden. Allein ihre komplexe wirtschaftliche Funktion und deren Erfassen durch den Kaiser stehen hier zur Diskussion. Der Mehrung des Heiligen Reiches opfern wir wachsame Mühe und vor allem, so versicherte Friedrich den Bürgern Bremens, wenden wir gerne tätigen Eifer dem Wachstum der unserer Exzellenz treuen Städte zu. Stadtförderung war Reichsmehrung. Und das nicht nur im personalen, die Einwohnerzahl berücksichtigenden Sinne, sondern durchaus in wirtschaftlichem. Freilich ist auch hier ein deutlicher Schwerpunkt zu erkennen. Wenn es in Friedrichs Stadtprivilegien um mehr ging als um die herrschaftliche Ordnung und Friedenswahrung, dann erwähnten sie Münzer und Kaufleute, Probleme des Handels und der Geldwirtschaft also. Bei Stadtgründungen wurden allein Kaufleute regelmäßig erwähnt. Alle Einwohner Gelnhausens waren 1170 fast identisch mit den Kaufleuten der eben ins Leben gerufenen Stadt. In den Urkunden des Barbarossa-Sohnes Friedrichs des V. von Schwaben schoben sich zwischen die Ministerialen und die Rustici als zweite Gruppe die Mercatoris. Auf diesen drei Säulen, Ministerialen, Kaufleuten und Bauern, ruhte offenbar der Reichtum der Staufer. Die Stadt Pegau wollte der Kaiser frei von Milites halten. Weder Abt noch Untervogt noch Kaufleute durften Rittern ihre Areae vel Curtes verkaufen. Allein Kaufleute sollten sie erwerben, qui forensia jura exequantur. Die Marktfunktion der Stadt war sichtbar betont. In Breisach, das Heinrich VI. Im Jahre 1185 auf Basler Grund und Boden zweifellos in Absprache mit seinem Vater gründete, sollten sich nur Kaufleute niederlassen. das war kein Schildbürgerstreich. Dass auch Kaufleute etwas essen und sich kleiden mussten, blieb dem König kaum verborgen. Aber Bäcker, Metzger, Schankwirte und dergleichen Gewerbe, die sonst gelegentlich in königlichen Privilegien genannt wurden, waren offenbar schon bei dem Stadtgründungsakt vorhanden und bedurften keiner sonderlichen Förderung. Sie blieben im wirtschaftlichen Sinne auch weiterhin, wie dann ja auch die in der Stadt sich niederlassenden Kaufleute sich selbst überlassen und ihren privaten Initiativen. Mit ihrem Markte trug die Stadt bei, den bis in die Tausende zählenden reißenden Königshof zu versorgen. Worms etwa wurde bevorzugt, denn seine Region ist reich an Getreide und Wein und bietet eine Fülle von jagdbarem Wild und Fische und kann daher die Fürsten am längsten versorgen. Das Land war auf die Stadt, den Zentralort, zuorientiert. Barbarossa hat diesen Effekt sich zunutze gemacht und gesteigert. Statt Gründung und Förderung war ein gezielt eingesetztes Mittel zur wirtschaftlichen Sicherstellung des reißenden Königshofes. Erst nachdem die Stadt gegründet war, 1170, begegnete Gelnhausen im Itinerar. Altenburg wurde seit 1165 aufgesucht, als dort die Gründung des Neumarktes wohl durch Barbarossa den Aufstieg zur Stadt beschleunigen sollte. Auch sonst nahm sich Friedrich gerade der Städte besonders an, die er aufsuchte. Doch führten nicht nur Itinerarerwägungen zur Stadtgründung. Chemnitz zum Beispiel verdankt seine Stadtwerdung wohl Friedrich I., ohne dass wir einen Aufenthalt des Kaisers dort nachweisen könnten. Zahlreiche der schwäbischen Städte, die auf Barbarossa zurückgeführt werden, haben den Staufer wohl nie, andere ihn nur ganz selten gesehen. Für sie müssen rein wirtschaftliche Erwägungen noch viel unmittelbarer zur Wirkung gelangt sein als gegenüber den häufigen Itinerarorten. Barbarossa setzte auf das wirtschaftliche Aufblühen der Städte und bewies bei der Auswahl der zu fördernden Orte einen guten Blick. Das zeigen so erfolgreiche, von ihm gegründete oder maßgeblich unterstützte Städte wie Nürnberg, Schwäbisch Hall, Donauwörth, Ulm, Eger, Chemnitz, Altenburg, Hagenau oder Gelnhausen oder andere. Friedrichs Interesse an seinen Städten war nicht statisch auf Rechts- und Besitzstandswahrung ausgerichtet, sondern dynamisch auf Ausbau und Steigerung seines Reichtums durch wachsenden Nutzen und Wohlstand seiner Bürger, wie bald jede der erhaltenen fraglichen Urkunden aussprach. Wenigstens an einer Stelle gelingt ein tieferer Einblick in Friedrichs hochgespannte wirtschaftliche Erwartungen, die er an die Städte knüpfte, und in die Art und Weise, wie er vorging, bei seinem Eingreifen zugunsten Aachens und Duisburgs. Beraten von Kaufleuten, rechtlich abgesichert durch die Zustimmung seiner Kurie, gründete er 1166 in Aachen zwei Jahrmärkte, die Jahrmärkte der benachbarten Städte nicht nur nicht schädigen, sondern ihre Gewinne steigern sollten. Das wirtschaftliche Konkurrenzmotiv, das bei Markt- und Stadtgründungen wirksam sein konnte, war klar ausgesprochen, doch in Erwartung weiterer Gewinnsteigerung der Privilegierten aufgegeben. Die ganze Region wurde als eine Wirtschaftseinheit behandelt und gestaltet. So reihten sich, wie schon Walter Stein herausgearbeitet hat, die 10 oder 11 wichtigsten Jahrmärkte am Niederrhein im Laufe des 12. Jahrhunderts derart aneinander, dass sie sich nicht im Wege standen, sondern vom Frühjahr beginnend bis in den Spätherbst eine Kette von aufeinanderfolgenden Handelsgelegenheiten darstellten. Die Kaufleute, die nach Aachen kamen, genossen dort Zollfreiheit, wie umgekehrt die Aachener Kaufleute per omne romanum imperium zoll- und abgabenfrei sich bewegen sollten. Damit ferner das häufig schwankende Münzgewicht, das bald schwerer, bald leichter zu sein pflegte, der Stadt nicht zum Schaden gereichte, wurde die Aachener Münze reformiert und stabile Emissionen mit leicht besserem Schrot und Korn als der Kölner Pfennig sie aufwies, angeordnet. Ein ganzer Maßnahmenfächer wurde hier also durch den Kaiser koordiniert. Die Interdependenz gewisser wirtschaftlicher Einzelmaßnahmen war wenigstens ansatzweise erkannt und die ergriffenen Maßnahmen daraufhin abgestimmt. Später, im Jahr 1173, wurde Duisburg in dieses weiträumige Wirtschaftsprogramm eingezogen. Auch ist anzunehmen, dass das, was Barbarossa auf Anregung und mit Hilfe der Kaufleute im Niederrheingebiet gestalt werden ließ, prinzipiell für andere, dem staufischen Königtum nahestehende Räume gleichfalls Gültigkeit besaß. In den thüringischen Reichsländern wurden mehrere Städte und Märkte gegründet. Ein ganzes Bündel reorganisierender Maßnahmen im Münz-, Zoll- und Straßenwesen trat hinzu. Ähnlich wurde das Nürnberger Verkehrsgebiet mit Bamberg und Amberg als Wirtschaftseinheit erfasst und im Nordosten an das Egerland, im Süden an Regensburg angeschlossen und so zu einem großräumigen Wirtschaftsgebiet geformt. Hinter den Stadtgründungen und Förderungen in Schwaben, im Elsass und in der Wetterau mag ein vergleichbares Konzept gestanden haben. Treffen diese Überlegungen zu, dann liegen hier Eingriffe Barbarossas in die Wirtschaftsprozesse und Wirtschaftsstruktur in gestaltender Absicht vor, ein wirtschaftspolitisches Programm mit dem vom Aachener Jahrmarktsprivileg formulierten Ziele quod nundine ad augeant emolumenta. Neben derartigen strukturbildenden Maßnahmen treffen wir hingegen ausgesprochen selten auf ein gezieltes Eingreifen des Kaisers in das Nachfrageverhalten seiner Untertanen. Das darf keinesfalls als Desinteresse an Wirtschaftsfragen ausgelegt werden. Die von Barbarossas erstem Landfrieden 1152 erstrebte, zur Durchführung den Grafen anvertraute Regelung der Getreidepreise, verfolgte aus aktuellem Anlass einer Hungersnot eher die Absichten der Friedenswahrung, denn wirtschaftliche Zwecke. Auch die Verfügungen im Privileg für Hagenau von 1164 über Dirnen, Schankwirte, Bäcker, Futterhändler und Metzger, die nur gesundes und frisches Fleisch verkaufen sollten, sind weniger wirtschaftlich bestimmt, denn Maßnahmen herrschaftlicher Friedensordnung in der Stadt. Hingegen genoss wertvolles Bauholz, namentlich Eiche und Buche, wirtschaftlich motivierten Schutz. Die Hagenauer Bürger durften zwar ihre Arbeitstiere, aber nicht ihre Schafe im heiligen Forst weiden lassen. Schafherden grasen bekanntlich gründlicher als Rindvieh. Auf Bitten des Grafen Philipp von Flandern regelte Friedrich das Tuchangebot flandrischer Kaufleute in Aachen und Duisburg außerhalb der gesetzten Jahrmarktzeiten. Es fehlen ferner alle Nachrichten über Gewerbeförderung durch den Kaiser. Er besaß oder erwarb zwar im oberschwäbischen Tuchgebiet wichtige Produktionszentren oder doch die sichere Anwartschaft auf sie, aber Tuchproduktion und Tuchabsatz, der noch vor 1200, vielleicht sogar schon in vorfriderizianischer Zeit, Italien und Südfrankreich erreicht hatte, waren kein Gegenstand der heute noch erhaltenen Quellen über Friedrichs Tätigkeit. Vieles wird nur mündlich geregelt, noch mehr aber ausschließlich den privaten Initiativträgern überlassen worden sein. Ähnlich beharrlich schweigen die Quellen über Barbarossas Einwirken auf die Eisen-, Kupfer- und Silberproduktion im Nürnberger Großraum oder im Goslarer Bereich. Die Produktion im Harzgebiet lag in den Händen Goslarer Bürger. Es ist anzunehmen, dass schon zu Friedrichs des ersten Zeit die Goslarer Erzgießer pro Blase, Balg und Woche ein halbes Lot Silber, den sogenannten Schlagschatz von den Schlaghütten, der im Jahr also über 1,5 Mark Silber betrug, das sind etwa 372 Gramm, an den König abzuführen hatten, was das Existenzminimum der ärmeren Kreuzfahrer von 1189 übertraf. Die Blasebalgbesitzer durften als Gegenleistung so viel Kohle heranschaffen, wie sie brauchten. In den Wirtschaftsprozess selbst aber griff Friedrich mit alledem nicht ein. Einem wirtschaftlichen Grundbedürfnis der immer fester mit dem Gelde verhafteten Zeit, mit dessen Befriedigung er nachhaltig in den wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang hineinwirkte, musste der Kaiser als Hoheitsträger allerdings Genüge tun. Der Nachfrage nach dem Gelde selbst, nach geprägten, in seinem Feingehalt garantierten Silber. Nicht nur der kriegführende Kaiser bedurfte seiner immer dringender, auch das wirtschaftende Volk begehrte es mehr und mehr. Was der Stauffer hier leistete, verdeutlichen dürre Zahlen. Er übernahm mit Regierungsantritt vielleicht 7 oder 8 tätige Münzstätten, gründete 11 oder 12 neue, erwarb 5 bestehende und die Expektanz auf 3 weitere hinzu. Einige der älteren Münzen, wie Aachen oder Nürnberg, wurden reformiert, wobei Friedrich bezeichnenderweise den Rat von Kaufleuten einholte. Er entsagte fiskalischen Untugenden zum materiellen Wohle der Untertanen. Der Kaiser folgte den dynamischen Interessen des Handels. Als er die Aachener Münze aus ihrer bisherigen Zuordnung zum Lütticher Münzkreis löste und nach dem Kölner ausrichtete oder die Nürnberger von Würzburger auf Regensburger Schlag umstellte. Auch die Angleichung der Egerer Pfennige an die Nürnberger oder der königlichen Prägungen in Thüringen aneinander musste den überregionalen Handel beleben und war gewiss in zu diesem Zwecke durchgeführt worden. Allerdings beschränkten sich alle derartigen Maßnahmen stets auf einzelne königliche Münzstätten. Es gab keine einheitliche Reichsmünzpolitik. Die Verbreitung der zahlreichen verschiedenen Münzsorten zeigt demgemäß auch den seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts charakteristischen, überwiegend regional gebundenen Umlauf. In diesem Rahmen aber legten königliche Münzstätten verschiedentlich ein bemerkenswert offensives Konkurrenzverhalten an den Tag. Aachener und Duisburger Pfennige wetteiferten gezielt und mit Erfolg gegen Kölner. Donauwärts-Emissionen verdrängten, wenn auch erst nach Barbarossa, die Augsburger aus einem fest umgrenzten staufischen Wirtschaftsbereich. Nürnbergs Münze eroberte sich gegen Regensburg sein natürliches Verkehrsgebiet. Die Altenburger Prägungen wurden in Thüringen schlechthin bestimmend. Barbarossas Gründungen erlangten gewöhnlich die monetäre Führung ihrer Verkehrslandschaften, wie Norbert Kamp formulierte, was gewiss im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Aktivitäten der Reichsministerialität und der staufischen Städte, Märkte und Kaufleute zu sehen ist. Auch wenn Barbarossa kaum den rapiden Aufstieg seiner letztlich erfolgreichsten Gründung, der Münze von Schwäbisch Hall, geahnt haben wird. Der Durchbruch des Hellers als des spätmittelalterlichen überregionalen Kleingelds gemäß dem Gräsheimschen Gesetz begann erst um 1240. So zeigt doch das Aachen-Duisburger Beispiel, dass diese münzpolitischen Offensiven wirklich geplant und keineswegs bloßes Zufallsergebnis günstiger Umstände waren. Friedrichs Münzpolitik ergänzte seine Reichslandpolitik nach der monetären Seite hin. Auf den königlichen Einkünften aus den Münzen lag dabei vielleicht nicht einmal stets das Hauptgewicht. Sie waren eher bescheiden und reichten, soweit sich das beurteilen lässt, nicht entfernt an diejenigen aus den führenden bischöflichen Prägestätten heran. Schon 1154 hatte Barbarossa vor den Gewinn des Münzherrn den Usus hominum gestellt. Seine Münzpolitik zielte also in der Tat auf eine Art Volkswirtschaft, auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Gewinnchancen des mit Geld wirtschaftenden Volkes. Zweifellos beachtete Friedrich daneben auch den propagandistischen Effekt, den der Umlauf kaiserlicher Münzen mit sich brachte. Sie zeigten sein Bild, trugen seinen Namen und wurden, wie es im Privileg für Como hieß, 1155, geschlagen ad honorem imperii. Aber das Reich, dessen Ehre die wirtschaftliche Maßnahme steigern sollte, war nicht nur der König mit seinem königlich-fiskalischen Nutzen, sondern zugleich und ganz bewusst der königliche Untertan mit seinem privaten Wohlstand. Allein die Zollpolitik bot eine Möglichkeit, den wirtschaftlichen Regionalismus der Reichsländer mit dem Überregionalismus des Reiches wenigstens ansatzweise zu versöhnen. Aktiv und gezielt förderte Friedrich die Kaufleute der Reichsorte. Möglicherweise suchte er anfangs das Prinzip genereller Zollfreiheit der Bewohner von Reichsorten zu verwirklichen. An den Bischof von Utrecht und an andere erging bereits 1152 ein allgemein gehaltenes Mandat, das die alte Zoll- und Abgabenfreiheit der Reichsleute von Kaiserswerth zu Lande und zu Wasser einschärfte, weil sie allein uns und einzig dem Reiche gehörten, wurden die Bürger Duisburgs von der Zollzahlungspflicht in Utrecht freigesprochen, 1165. Doch betonte Friedrich den Privilegcharakter seiner Maßnahme und deutete damit eine gewisse rechtliche Unsicherheit in der Behandlung der Zollzahlungspflicht von Reichsleuten an. Sie war 1170 beseitigt, als die Kaufleute der eben gegründeten Reichsstadt Gelnhausen zwei einander ergänzende Privilegien erwirkten, deren eines gewährte vollständige Zollfreiheit an den Reichsorten, deren anderes Bewegungsfreiheit im ganzen Reich, absque omni cuiusquam consuetudinis ex actione, also Freiheit von allen sonstigen Abgaben neben dem Zoll. Die generelle Zollfreiheit für Reichsleute im gesamten Reich hatte sich nicht durchsetzen lassen. Stattdessen gewann seit 1170 das eingeschränkte Prinzip der Zollfreiheit der Reichsleute an den Reichsorten an Kontur. Ausgesprochen wurde es 1184 im Privileg für die Wormser, ut aequa vicissitudo intra loca imperio specialita pertinentia inviolata permaneat. Friedrich ging also nach anfänglichem Zögern auch in seiner Zollpolitik, wie in der Königsland- und Münzpolitik, den Weg der Regionalisierung. Nicht das Reich, sondern die über das Reich verteilten Terrae Imperii waren der unmittelbare Wirtschaftsraum des deutschen Königtums. Wollte es darüber hinaus wirken, musste auch der König mit den jeweils zuständigen Territorialfürsten eigene Verträge abschließen. Die Reichsverfassung setzte der Wirtschaftspolitik des Königs Grenzen. Bei aller Förderung der Kaufleute aus Bischofs- und Reichslandstädten gegenüber reichsfremden Kaufleuten übte Friedrich merkliche Zurückhaltung. Die Flandrer stellte er unter seinen Schutz. Zollfreiheiten erhielten sie anscheinend keine. Ruthenen, Gotländer, Normannen und andere Ostleute erwähnte das verfälschte Privileg für Lübeck von 1188. Ihre Zollfreiheit in der Stadt dürften sie bereits Heinrich dem Löwen verdankt haben. Barbarossa schloss die fremden Kaufleute nicht aus, doch rief er sie auch nicht eigens, wie es sein Vetter getan hatte. Ob und wie weit ein bestimmtes handelspolitisches Konzept derartige Zurückhaltung leitete, lässt sich nicht mehr feststellen. Doch ist zu vermuten, dass Friedrich hier wie auch sonst die Initiativen den Kaufleuten selbst überließ. In einer Hinsicht allerdings behielt Friedrich trotz des herrschenden Regionalismus auch in der Wirtschaftspolitik das gesamte Reich im Auge. Politisches Kalkül ließ es an sich schon ratsam erscheinen, dass das Königtum so weit wie möglich im gesamten Reich präsent sei. Friedrich suchte sich vor allem gerade an den überregionalen Schwerpunkten des Handels, an den geldwirtschaftlichen Zentren des Reiches festzusetzen. Der Sturz Heinrichs des Löwen brachte dem Königtum kaum territorialen Gewinn. Doch sicherte sich der Kaiser, von der Goslar-Frage können wir hier absehen, zwei Herlen, Lübeck und Regensburg. Nehmen wir dazu das Niederrheingebiet mit Aachen, Duisburg, Nimwegen und Kaiserswerth. Diese beiden letzten Orte legte der Kaiser der noch in seinem langen Bericht vom Kreuzzug seinem Sohn und Nachfolger besonders ans Herz. Nehmen wir weiter dazu die nach Osten weisenden thüringischen Reichsländer mit Altenburg im Mittelpunkt, zu dem Eger hinzutrat, ferner Pfalz und Elsass, die nach Westen und Südwesten wiesen, wohin auch die Neugründung Breisach sich orientieren sollte. Nehmen wir schließlich Augsburg und die Bündner Pässe hinzu, die einen Weg nach Süden beherrschten. So offenbart sich neben dem herrschaftlichen Konzept, das dem Erwerb und Ausbau dieser Länder und Städte zugrunde lag, zugleich ein unübersehbarer wirtschaftlicher Effekt, den der Staufer kaum übersehen hat. Barbarossa saß an den wichtigsten Ausfallsstraßen des Fernhandels rings um die Grenzen des Reiches. Er hatte aufblühende und zum Teil erst auf seine Veranlassung ausgebaute Wirtschafts- und Handelszentren in seiner Hand, und seine die Reichsorte begünstigende Zollpolitik verband die Einzelteile in wirtschaftlichem Sinne untereinander zum erstrebten ökonomischen Vorteil des Reiches und dem materiellen Wohlstand seiner speziellen Untertanen. Das Privileg Friedrichs II. Für Nürnberg vom Jahre 1219 lässt erkennen, wie wirksam dieses Konzept war. Die den Nürnbergern damals bestätigten älteren Handelsprivilegien bezogen sich durchweg mit einer Ausnahme, nämlich Aschach an der Donau, auf die dem staufischen Königtum verbundenen Orte Donauwörth, Nördlingen, die Zollfreiheit von Regensburg bis Passau, in Speyer und die weitgehende in Worms. Herrschaftsintensivierung und spezielle Wirtschaftsmaßnahmen wirkten, dies ist deutlich geworden, in Friedrichs Politik zusammen. Sie waren zwei Seiten derselben Medaille. Insofern mag man bezweifeln, ob es eine spezifische Wirtschaftspolitik des ersten staufischen Kaisers überhaupt gegeben habe. Sie ist sogar entschieden in Abrede zu stellen, wenn man, wie das Herbert Hassinger zu tun scheint, den ausgebildeten Staat als Vorbedingung jeglicher, ihren Namen auch verdienenden Wirtschaftspolitik betrachtet. Doch war auch dem 12. Jahrhundert die Sorge um das materielle Wohl des Herrschaftsträgers, wie vor allem seiner Untertanen, eine allgemeine Notwendigkeit, der sich kein König entziehen durfte, die von ihm vielmehr verlangte, aktiv und gezielt auf wirtschaftliche Strukturverschiebungen zu reagieren und diese, wenn möglich, zu lenken. Sie darf deshalb gleichfalls Wirtschaftspolitik heißen. Barbarossa stellte sich dieser Forderung. Er war dabei aufs Ganze gesehen mit den angewandten Mitteln, mit der Behandlung der Reichskirchen und Regalien oder im Ausbau der Reichsländer mehr ein Fortsetzer und Ausgestalter der von seinen Vorgängern bereits geschaffenen Ansätze denn ein Neuerer. Dennoch verliehen sein trotz allem Regionalismus wacher Blick für das gesamte Reich, seine Beharrlichkeit, Systematik und Rigorosität, mit denen er aus den vorgefundenen Ansätzen ein Ganzes schuf, seinem wirtschaftspolitischen Handeln eine eigene Note und Geschlossenheit. Es gelang ihm, die königlichen Einkunftsquellen zu mehren und den Wandlungsprozess der Einnahmearten zu beschleunigen. Das Königtum war unter Friedrich I. und seinen Nachfolgern nicht mehr ausschließlich oder ganz überwiegend auf Naturalabgaben und Dienstleistungen angewiesen. Es konnte zunehmend auf Geld zurückgreifen und sich auf das Angebot der Märkte verlassen. Kaufmann und Handel, Münze und Zoll, Markt und Stadt genossen denn auch Friedrichs besondere Fürsorge. Hier lag der Schwerpunkt der friderizianischen Wirtschaftspolitik. Die wirtschaftlichen Initiativen selbst überließ der Rotbart gewöhnlich anderen. Die Rodung, Agrar-, Metall- und Tuchproduktion verdankte ihren Auftrieb den regionalen und privaten Kräften, denen ihre Verwirklichung oblag, den Grundherren, Ministerialen, Kaufleuten und Bauern. Selbst in der Finanzverwaltung scheint der Kaiser den wenigen erhaltenen Hinweisen nachzuschließen, seinen Beamten weitgehend freie Hand gelassen also auch hier auf den mehrfach zu beobachtenden wirtschaftlichen Regionalismus beharrt zu haben. Trotz allen Bemühens um Einnahmensteigerung, trotz größter Finanzaktionen, scheint Friedrich kein eigenes, etwa dem Englischen vergleichbares, das ganze Reich einschließendes, zentralisiertes Finanzsystem geplant oder einzurichten begonnen zu haben. Das mag verwundern. Doch darf nicht übersehen werden, dass Friedrich Herr über das in wirtschaftlicher Hinsicht am weitesten fortgeschrittene und finanziell und finanzkräftigste Land Europas war, die Lombardei, und dass sie ihren Reichtum nach der Sidvenia Verbi sozioökonomischen Theorie eines Zeitgenossen, Ottos von Freising, gerade der Vielzahl ihrer Civitates mit ihren Territoria und der Heranziehung unterer Stände und Handwerker zu höheren Würden verdankte, dem Regionalismus also mit seinen regionalen und privaten Initiativträgern. Die herrschaftliche Konsequenz der italienischen Verhältnisse wollte Friedrich in Deutschland vermieden wissen. Ihre wirtschaftliche Dynamik aber durfte als vorbildlich gelten. So mögen sich sowohl in Friedrichs Abneigung gegen die kommune Bildung wie in seiner konsequenten Hinwendung zum wirtschaftlichen Regionalismus mit Förderung des Handels zwischen den einzelnen Regionen nicht zuletzt die italienischen Erfahrungen des Kaisers widerspiegeln. Angedeutet hat Friedrich diese zwiespältige Haltung selbst in seinem schon erwähnten Privileg von 1182 für Trient. Es verbot die Einführung der Konsularverfassung, rechnete aber mit der wirtschaftlichen Dynamik seiner Bewohner. Ich halte für einen interessanten Vortrag, gerne zwei Bemerkungen anfügen. Sie haben darauf hingewiesen, dass man hinsichtlich der wirtschaftlichen Aktivitäten, politischen Maßnahmen Barbarossas gegenüber den Reichsklöstern einen Mangel an Nachrichten zu beklagen hat. Und das korrespondiert natürlich sehr stark mit dem verminderten Gewicht, mit der verminderten Bedeutung, wirtschaftlichen Bedeutung der Reichsklöster in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Es ist in diesem Zusammenhang wohl der Hinweis auf die Reichsministerialität zu unterstreichen, da es gerade aus den Anfangsjahren der Regierung Barbarossas einige Hinweise in diese Richtung gibt. So erlaubt Barbarossa in einem Diplom für Walkenried dem Kloster prinzipiell Tauschgeschäfte mit den Reichsministerialen einzugehen, weist aber ganz besonders, und ich glaube, das wäre in diesem Zusammenhang nicht uninteressant, darauf hin, dass dabei der Vorteil des Reiches gewahrt bleiben müsse. Das heißt also, dass sich hier über das Instrument der Reichsministerialität doch ein gewisses Einwirken auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die Reichsklöster in dieser Zeit immer noch bieten, nachweisen lässt. Das ist, wenn Sie gestatten, der erste Punkt. Und ich habe nur noch einen zweiten. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Sie im Zusammenhang mit Diplomen, die Münzverbesserungen betroffen haben, einige Male vom Usus Hominum, Usus Hominum, als dem Zweck dieser Münzverbesserungen gesprochen haben und dies so interpretiert haben, dass es dem Kaiser um das Wohl seiner Untertanen zu tun gewesen ist. Ich glaube, oder ich möchte das in eine Frage kleiden, kann man das nicht so interpretieren, dass es sich bei diesen Homines eben um die Gruppe handelt, die durch das Diplom einen Vorteil bekommt. Das heißt also, bei Münzverbesserungen um den Münzherrn oder die Personengruppe, die das Münzrecht gepachtet hat. Das wären die beiden Punkte. Dass er darauf hinweist, auf derartige Fälle, sie gibt es auf jeden Fall und sie zeigen das. Ich habe das nur an dem einen Beispiel verdeutlicht, das ich angeführt habe aus Goslar, dass tatsächlich bei dem Tausch von Grundbesitz wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Das Charakteristische nun scheint mir auch an dem Beispiel, das Sie eben erwähnt haben, zu sein, unter Wahrung des Vorteils des Reiches. Hier wird ganz offensichtlich gewertet zugunsten des Reiches und zum Nachteil, wie man dann logisch folgern muss, des Klosters. Und diese Haltung scheint mir bei Barbarossa eben doch die stärkere zu sein. Ich will nicht sagen, dass er alle Klöster in Bausch und Bogen verdammt hätte und gesagt hat, passé, wir wollen jetzt keine Klöster, sondern nur noch Reichsministerialität, sondern dass er sie nicht besonders gefördert hat. Und darin liegt seine andere Haltung. Die zweite Frage zu 1104. Ja. Ich gestehe, ich habe jetzt nicht genau den Wortlaut der Urkunde für Basel im Kopf. Meine doch aber sicher sagen zu können, so aus der Erinnerung, mit den Homines, zu deren Vorteil und Nutzen dieses Münzprivileg erlassen wird, sind in allererster Linie die Homines des Bischofs von Basel gemeint. Also der Wirtschaftskreis des Bistums Basel und wo die Münze von Basel hinströmt. Es gibt einen zweiten Gesichtspunkt, den man hier beachten muss. Gerade das Münzwesen gilt sehr früh im 12. Jahrhundert, nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa, als ein Element der communis utilitas, des gemeinen Nutzens. Und ich kenne also Beispiele, da wird an den Papst appelliert, um überhaupt eine Münzveränderung durchzuführen, weil durch eine zu schnelle, plötzliche Münzveränderung eben der gemeine Nutzen gestört wird. Und das ist dann ein Phänomen, das nicht mehr nur den Münzern zum Vorteil gereicht, sondern tatsächlich sich auf die Gesellschaft und auf alle, die mit dem Geld zu tun haben, bezieht. Il problema rimane in parte in sospeso, perché, come succede un po' a tutti noi, non si può avere in mente, dice Fritz, non si può avere in mente il tono letterale di tutto il diploma. Comunque nel caso specifico pare che ci si riferisca piuttosto all'usus hominum, che sono poi queste persone di Basel, di Basilea. Comunque, se noi ci rivolgiamo invece a vedere il problema monetario e quindi ci rendiamo un po', allarghiamo un pochino il nostro, questo lo dico io, allarghiamo un momento la nostra visuale, non bisogna dimenticare che nel XII secolo emerge e si afferma questo problema della communis utilitas, cioè del vantaggio collettivo della società. E allora nella politica monetaria si osserva molte volte che talune decisioni vengono prese o non in funzione della communis utilitas. E se mi permettete un'aggiunta, qui c'è nella communis utilitas comincia quel dibattutissimo problema che è il problema del rapporto collettivo tra ricchi e poveri, del rapporto collettivo tra i vari gradi sociali e della responsabilità che i gradi sociali hanno gli uni verso gli altri, per poi finire nel famoso concetto del bonum comune che tutti quanti conosciamo. Ma come voi vedete, i concetti economici diventano morali e i concetti morali diventano problemi economici. Sono le caratteristiche della economia medievale che rendono così complessi gli studi di economia medievale. Senti Nicola, voce un po' forte perché qui andiamo male. Ma io vorrei porre due brevi domande, peraltro se non per testimoniare l'interesse della lezione del professor Schiller. La prima si riferisce al fatto che il professor Schiller ha sottolineato che la politica imperiale era fortemente condizionata dal costo delle spedizioni militari. Ecco, allora non quanto costava l'armata imperiale, ma approssimativamente quanto potesse costare l'armamento di un singolo uomo d'arma, se è possibile sapere. L'altra domanda è questa: se il matrimonio di Costanza, al di là del significato politico che poi implicò, poteva essere considerato da parte dell'impero un buon affare, visto e considerato che Costanza portava una dote strepitosa di 40.000 libbre d'oro, che poi non pagava al tesoro imperiale prima del matrimonio, e tenendo conto anche che la libra poteva valere circa 400 più grammi. 400 grammi. Era una dote spaventosa. Favolosa. Eh? Favolosa. Professor Kilento möchte das wissen. Sie haben das unterstrichen, wie die Kosten des Krieges für den Kaiser wichtig waren. Wäre es möglich, einigermaßen natürlich, das bestimmen, wie viel ein Krieger kosten konnte? Erstens, und dann, ob die Hochzeiten zwischen Heinrich den Sechsten und Konstanz und die Prinzessin Konstanz auch von sozusagen wirtschaftlichen Gründen bevorzugt wäre, sein würde. Zur ersten Frage gleich. Die zweite Frage ist mir noch nicht ganz klar. Ja. Frage. Sichere Auskunft über die Kosten für einen Krieger, für den Kaiser, kann ich Ihnen keine geben. Ich habe keine. Was ich angeführt habe, ist dieses Beispiel des Hofrechts, des Dienstrechts von Köln. Und das ließe sich erweitern durch eine Fälschung, die auf der Reichenau etwa um 1160 gemacht worden ist, wo ebenfalls die Kosten für die Ministerialen und sonstigen Ritter, die auszurüsten sind, für den Italienzug genannt werden. Das sind gewiss Kosten, die sich für den Lebensunterhalt stellen und zugleich darüber hinaus Gewinn für den beteiligten Ritter. Also ich darf vielleicht nochmal wiederholen, welche Zahlen ich vorhin genannt habe. Die Ritter, die von Köln zum Romzug ziehen und aufgeboten werden, bekommen 40 Ellen Tuch. Das sind also über den Daumen gepeilt, wie groß ist eine Kölner Elle im 12. Jahrhundert? Vielleicht 40 Zentimeter so etwa. Also dann sind es etwa 18 Meter, ich weiß nicht, wie breit das Tuch liegt. Meter Tuch, das ist schon ein Wertgegenstand. Sie bekommen dann als generelle Ausrüstung 10 Mark. Eine Mark sind 232, und etwas Gramm Silber. 232 Gramm Silber. Und Sie bekommen dann in Italien pro Monat eine Mark Silber. Und das kann man ja dann durchdividieren. Ich bin dann auf die Summe von 7,5 Gramm Silber pro Tag als die Geldkosten für einen Ritter. Andererseits, 1189 verlangt Barbarossa für seinen Kreuzzug, dass die Ärmsten der Armen nicht mitziehen dürfen. Nur wer mindestens 3 Mark Silber aufbieten kann, für 3 Jahre, darf mitreisen. Und 3 Mark Silber, das heißt dann kommt man etwa auf, je nachdem welche Währung Sie zugrunde legen, ein Wormser Pfennig oder 2/3 Kölner Pfennig als die härteste Währung der Zeit. Aber wie teuer dann tatsächlich ein solcher Ritter kam, ich weiß es nicht. Naturalmente so ein Pfennig für die Braut. Die hat zu bezahlen und für den Brautvater, ja. Da steckt zweifellos eine Chance für Gewinn dahinter. Aber umgekehrt ist es genauso. Wenn man zum Beispiel liest, es ist auch eine Hochzeit geplant zwischen der dänischen Königstochter mit einem Staufer-Sohn. Und die Hochzeit ist verabredet, die Bezahlung ist bereits durchgeführt, die Hochzeit kommt nicht zustande, das Geld wird voll und ganz zurückgezahlt. Andere Beispiele, für irgendwelche diplomatische Aktionen muss man ein respektables Geschenk vorlegen. Das bekommt der Kaiser, aber auch umgekehrt, der Kaiser muss selbst entsprechende Geschenke machen. Und bei einer solchen Hochzeit kriegen zweifellos die königliche Kurie etwas, die Kaiserin etwas, der Kaiser selbst, aber auch viele andere. Und bei anderer Gelegenheit muss der Kaiser genauso viel dem Vertragspartner bezahlen. Sodass ich glaube, das ist eine Einnahmequelle, die aber zugleich auch wieder eine Ausgabenquelle sein kann. Okay, le nozze costano care e soprattutto una cosa. Io ho sentito parlare del costo dell'armamento, ma io credo che fossimo già entrati nel periodo in cui i feudatari dovevano servire per 40 giorni e oltre i 40 giorni essere pagati. Sì, sì. E allora si capisce come ci fosse bisogno di denaro per pagare i feudatari per delle campagne più lunghe. Per quello che si riferisce al matrimonio e alla dote di Costanza, io vorrei chiedere se il professor Frigia dice giustamente ci deve essere stata una contropartita. Esisteva nell'impero o nel regno di Germania un qualche cosa di corrispondente al dotaglio delle regine che troviamo nel sud, che avevano un territorio ad essere riservato, che era la garanzia della loro dote, e che c'è poi stata tutta quella vega fra Riccardo Cuor di Leone e i Normanni. C'è un'assegnazione, un dotaglio delle regine in terra? Prima di Erste, la prima non è tanto una domanda quanto una osservazione. Die erste Frage ist die folgende. Ergänzung, dass eben deutlich wird, wie teuer dem König das Kriegführen kommt. Vielleicht hier eine kleine Bemerkung. Ich glaube 1165, über das Jahr bin ich mir jetzt, wird Herr Oppel besser wissen als ich, schließt Barbarossa mit Ludwig VII. Von Frankreich einen Vertrag, dass man auf die Söldner verzichten wolle. 71. Und man kann einen solchen Vertrag, glaube ich, dann würdigen, wenn man weiß, wie teuer Söldner kommen. Und dann ist ein solcher Vertrag vielleicht nicht nur unter moralischen Aspekten der Verdammung des Söldnerwesens, sondern auch unter ganz handfesten materiellen Aspekten, nämlich der Begrenzung der Rüstungskosten zu betrachten. Dies zur ersten Frage. Die zweite Frage für die Mitgift bei der Ehe der Konstanze weiß ich schlichtweg nicht. Ich weiß es nicht. Prinzipiell ist es üblich, es gibt das Beispiel der geplanten Ehe zwischen Kastilien und einem Staufer. Da ist auch wird von Kastilien, ich glaube, 40.000 Mark werden als Mitgift für die Tochter ausgesetzt und Barbarossa beschreibt dann in der Gegenurkunde das Notarium der Berengaria für Berengaria heißt sie, glaube ich, für eben diese Dame. Das umfasst praktisch das ganze staufische Schwaben. Da werden die Städte im Einzelnen aufgeführt, für uns eine sehr wichtige Quelle, festzustellen, welche Orte damals schon Stadt waren, aber ausgestellt eben zur Sicherstellung oder als Gegengabe für, als Wiedergabe für das Heiratsgeld. L'Observation della Signorina ganz schnell eine Frage stellen. Aber Friedrich Barbarossa hat auch die sogenannten Brabanzonen, die Söldner waren, die nicht feudal, sollte viele Feudalritter, aber Söldnerritter waren. Wie hat Barbarossa solche Söldner, solche Brabanzonen bezahlt? Mit diesen Einkünften, von denen wir gesprochen haben, und daher wird noch mehr, noch besser erklärt, warum der Krieg so hoch kostete. Zu der Bezahlung der Söldner muss man nicht auch mit der Möglichkeit rechnen, dass die Söldner mit Beute bezahlt worden sind. Bitte? Dass die Söldner mit Beute bezahlt worden sind. Ja. Also nicht mit Geld. C'è immediatamente una, come dire, un elemento di colore non pittoresco ma tragico. Questi brabanzoni avevano, contavano nel loro pagamento anche i frutti del saccheggio, il quale veniva distribuito naturalmente come pagamento. Poi c'era anche in qualche caso il riscatto dei prigionieri. Prego. Allora io volevo chiedere questo. Mi pare, da quanto detto finora, che appaia un diverso atteggiamento da parte di Federico I e del suo entourage verso le realtà economiche italiane e tedesche. Almeno in un primo tempo, cioè mentre la rivendicazione delle regalie si oppone agli interessi economici delle città italiane, si riscontra qualche volta, qualche provvedimento, come ha detto il professor Rete, che poteva produrre un blocco economico delle città germaniche sul modello italiano. Allora, questo atteggiamento deriva dalla frammentarietà già richiamata qui altre volte, che conformò gran parte della politica di Federico I, o risale a un preciso disegno? Questa è la prima domanda. E eventualmente la successiva mutazione delle regalie in moneta non significa forse la presa di coscienza da parte di Federico I delle realtà economiche delle città italiane? Zwei Fragen. Inwiefern diese dieser Unterschied zwischen italienischen und deutschen Städten. Darf ich erst noch kurz auf die Frage von Herrn Volkmar antworten? Oder vielleicht sogar noch auf Ihren Beitrag davor? Wir haben gelegentlich, sehr selten in den Quellen, Angaben, wie teuer einzelne Kriege gekommen sind. So erwähnt, so nennt der Giselbert von Mons in seiner Chronik von Hennegau, die Kosten, die der Graf von Hennegau in einem Krieg, der ich glaube etwa 3 Jahre gedauert hat, insgesamt hatte. Das waren etwas über 40.000 Mark Silber. Und er sagt ihm, 40.000. 40.000. Und er sagt, wie er dies finanziert hat, nämlich durch Darlehen und Steuern, durch seine Bürger, die hier in der Form der Bete, also der außerordentlichen Steuer eingetrieben worden sein. Man sieht hier also ganz sehr schön deutlich, wie solche Kriege finanziert wurden und wie teuer sie kamen. Die Frage der Bezahlung mit Beute ist, glaube ich, überall aktuell, wo der Berufssoldat noch nicht ein Konto monatlich überwiesen, von seinem auf ein bestimmtes Gehalt oder der Lehnsmann. Ein Beispiel, wie sich das ausgewirkt hat, ich weiß nur nicht bei Beute, aber Barbarossa bekommt in Italien ja gelegentlich nach dem Sieg über eine Stadt Kontributionen, und ein Fall ist mir in Erinnerung, es muss wohl 1155 gewesen sein, als die Böhmen dabei sind und von den 5000 Mark, die Barbarossa einmal einzieht, gibt er 1000 Mark, also 20%, an den Böhmen. Und ich finde das eine sehr teure Summe, denn an der Belagerung und dem Erfolg haben viele Fürsten teilgenommen und allein an einen gehen 20%. Die anderen, ein Heinrich der Löwe, wird sich nicht haben lumpen lassen. Dies also zur Bezahlung mit der Beute. Die andere Frage ist interessant und sie greift ja im Grunde auf das Problem von heute Vormittag noch einmal zurück, nämlich Barbarossas Politik in Italien. Vielleicht darf ich auf einen Unterschied noch einmal sehr deutlich hinweisen. Regalien werden in Deutschland anders behandelt als in Italien. In Italien konzentriert sich die Diskussion sehr schnell auf die finanzielle Seite. Sie beschränkt sich nicht darauf, aber sie konzentriert sich darauf, und zwar bezogen auf die Kommunen. In Deutschland verengt sich der Regalienbegriff schon in Barbarossas Zeit und meint das Reichskirchengut und sonst nichts. All das, was die Reichskirchen vom König bekommen, sind für Deutschland Regalien. In Italien ist der Begriff ein viel juristisch prägnanter als im juristischen Sinne prägnanter als bei uns in Deutschland. Regalien meint in Italien all das, was sich vom Reich herleitet. Das ist ein ganz fundamentaler Unterschied, der erst durch die Rezeption des römischen Rechts in Deutschland aufgehoben wird, also 200, 300 Jahre später erst wieder beseitigt wird. Wenn ich also diesen Unterschied noch einmal betont habe, dann kommt ein zweiter Aspekt dazu. Die italienischen Kommunen, und der knüpft an heute früh an, die italienischen Kommunen haben über sich keinen Herrn außer dem König. Die deutschen Kommunen haben durchweg zwischen sich und dem König den Stadtherrn, es sei denn, der König selbst ist der Stadtherr, aber das ist ja nur ein Sonderfall des allgemeinen Problems. Und dadurch verschiebt sich das politische Problem und verschiebt sich das wirtschaftliche Problem zwischen Deutschland und Italien. In Italien wird der politische Kampf mit aller Schärfe ausgefochten und wirkt sich auf die Regalienpolitik aus. In Deutschland kann der König versuchen, wenn zwischen Stadtherren und Stadt und Kommunen und Bürgerschaft Differenzen sind, hineinzuwirken. Wenn die nicht sind, kann der König nicht hineinwirken. Sodass also hier das Problem sich doch etwas sowohl im juristischen wie im politischen wie im wirtschaftlichen Sinne verschiebt im Vergleich zu Italien. Danke. Kurz auf den erstaunlich hohen Anteil des Böhmenkönigs an der Summe von 5000 Mark anknüpfen und möchte dazu bemerken, dass hinter diesem hohen Anteil von 20% stand natürlich auch faktisch eine hohe Beteiligung der böhmischen Truppen an diesem Feldzug. Barbarossa hat schon, also seit Anfang seiner Regierung, versucht, die Kontakte zu Böhmen wieder zu intensivieren. Das Ganze hat dann in der Verleihung der Königskrone an Wladislaw gegipfelt. Und als Gegenleistung Wladislaws wurde eben vereinbart, dass ein besonders hoher Anteil von böhmischen Truppen am zweiten Italienzug mitmachen soll. Und tatsächlich war es dann so, dass der Böhmenkönig mit seinen offenbar doch recht ansehnlichen Heeresmacht als erster im Übrigen über diese Route nach Italien gezogen ist und dass sich der König, der Kaiser in dem Fall, weil die falschen Kaiser, dass sich Friedrich erst vor Brescia mit Wladislaw und dessen Truppen vereinigt hat, sodass also hier ein faktisch hoher Anteil sich auch in diesem hohen Geldanteil spiegelt. Non ganz unterstreichen, was eben gesagt hat. Vabbè, sono finito d'accordo. Prego, signorina. Signorina, un po' di voce. Sì, volevo dire, soprattutto che mi ha interessato molto la sua conferenza, perché mi veniva in mente le pagine che Pirella ha dedicato alla rinascita economica. Cioè, quella che noi consideriamo un'interpretazione moderna della rinascita economica dell'Europa del XII secolo, sarebbe stata condivisa perfettamente da Federico Barbarossa, a quanto pare, che vedeva come agenti del, diciamo, di una ricchezza i mercanti, come l'uomo le città i mercati e come sistema di produzione della ricchezza una stabilizzazione monetaria o dell'abolizione dei diritti doganali. Cioè, c'è da una parte una grande attenzione all'economia come effervescente moltiplicazione di possibilità di entrata, dall'altro non c'è nessuna comprensione di come questa ricchezza può essere prodotta, perché non si interessa né molto della terra, né delle manifatture di panni, né molto delle miniere, a quanto pare. Che è una debolezza che poi si riscontra in quasi tutte le monarchie nell'età medievale. Cioè il fiscalismo senza la capacità di vedere quali sono i fatti importanti dell'economia, no? Cioè un atteggiamento che, non so, i re di Spagna andava avanti fino al 600. Ich möchte vermuten, dass Barbarossa kein großer Wirtschaftstheoretiker gewesen ist, dass er aber mit Hilfe von Wirtschaftsfachleuten, sprich Kaufleuten, die werden ausdrücklich im Privileg für Aachen 1166 als Ratgeber genannt, dass er mit deren Hilfe doch zumindest Einblicke gewonnen hat, rohe, grobe Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge. Und diese Einblicke, glaube ich, kann man zusammenfassen in, es ist fast ein deutsches Wortspiel, fordern auf der einen Seite und fördern auf der anderen Seite. Ohne Förderung keine Forderung. Ich glaube, diesen Zusammenhang hat Barbarossa erkannt und hat sich danach verhalten. Der zweite Punkt, dass die Produktion im Einzelnen dann von Barbarossa nicht mehr beachtet worden ist, den kann ich, soweit ich die Quellen kenne, nur unterstreichen. Ich habe keinen einzigen Beleg gefunden, dass Barbarossa sich wirklich um Produktionsfragen, sei das agrarischer Art, sei das handwerklicher Art, sei das Montanunionsmäßiger Art, sich darum irgendwie gekümmert hätte. Dunque, ja mal durchspielen, wie hätte Friedrich Barbarossa den Bergbau fördern können? Es gibt die Möglichkeit, ein bestehendes Bergwerk zu schätzen. Und das hat er sicher getan. In Deutschland gibt es ein großes Silbervorkommen im 12. Jahrhundert, das ist Goslar. Ja? Und das Bemühen um Goslar, das kann man, glaube ich, Friedrich Barbarossa nicht absprechen. Das hat er geschätzt. Am Ende seiner Regierung gibt es ein zweites großes Silbervorkommen, das ist hier in allernächster Nähe an einem Berg, der 5 Kilometer von ihm entfernt ist. Trient wird ein neuer Bergbauzentrum für Silber. Es wäre für Barbarossa, glaube ich, nicht möglich gewesen, hier eine kaiserliche Silbergrube einzurichten, sondern die einzige Möglichkeit bestand, dem hiesigen Gewalthaber, dem Bischof von Trient, den Abbau von Silber zu gewähren. Das hat er getan. Und seit damals gibt es hier für einige Jahrzehnte einen sehr blühenden Silberbergbau. Also ein indirektes Interesse ist da. Dass er sonst keinen Silberabbau gefördert hat, man kannte keinen. Wo soll man fördern, wenn es nicht gibt? Dunque, quando si connette proprio a quello che accennava adesso il professor Riedmann. Lei ha ricordato, e ripeto, è stato a mio avviso poco ricordato in questi giorni, il problema dello Sturz, della caduta di Heinrich des Löwen, di Enrico il Leone. Non ho bisogno di raccontare come in un momento difficile della quinta, se non mi ricordo male, venuta di Federico Barbarossa, Federico Barbarossa rimane dopo i cosiddetti preliminari di Montebello, rimane a licenza appunto i Brabanzoni, rimane con pochi militari e si accorge che ha invece la Lega ancora contro di sé perché la pace che si sperava è fallita. E allora chiede aiuto a Enrico il Leone, che viene a Chiavenna, e gli chiede precisamente, Enrico il Leone chiede a Federico Barbarossa precisamente Goslar, e Federico Barbarossa lo rifiuta. Dobbiamo pensare a un motivo politico o economico o a tutti e due insieme. Cioè, poteva avere, possiamo in qualche modo comprendere perché questo è accaduto. Diciamo, di brutte episode von der Begegnung von Chiavenna erinnert das Subfrage, das heißt, Friedrich Barbarossa hat Goslar, dem er Heinrich den Löwen, nicht geben wollen, nicht zeigen, dass sich Wirtschaftspolitik und Politik, Herrschaftspolitik nicht wirklich voneinander trennen lassen. Und in diesem Sinne muss ich jetzt auch antworten, dass zweifellos beides eine Rolle gespielt hat. Goslar war noch immer eine der Haupteinnahmenquellen, die aus Bergwerksbetrieben in Deutschland überhaupt möglich war. Und wie teuer hoch diese Einnahmen sind, zeigen ja die Steuern, die die Blasebalgbesitzer, das heißt die Erzgießer, im Harzgebiet zu bezahlen hatten. Und das spielt zweifellos eine Rolle. Dazu kommt aber, und zwar für beide, sowohl für Heinrich den Löwen wie für den Kaiser. Dazu kommt aber auch das politische Moment. Es ist eine Frage des Prestiges für den Kaiser, sich in einem Augenblick höchster Schwierigkeiten erpressen zu lassen. Und ob nun die berühmte Frage mit oder Anspielung auf die Krone tatsächlich gefallen ist oder nicht, Barbarossa ist sehr weit gegangen mit seiner Bitte an Heinrich den Löwen. Ich glaube schon, dass er so etwas wie einen Fußfall vollzogen hat. Das muss ja nicht in aller demütigster Form geschehen sein. Aber weiter konnte er einfach nicht gehen, wenn er als Kaiser vor sich selbst und den Zeitgenossen bestehen bleiben wollte. Abbiamo avuto una risposta estremamente punto. Vi chiederei di chiudere la discussione e di per me, se siete d'accordo, c'è qualche domanda ancora da fare? In questo momento che abbiamo due storiografie che hanno camminato parallelamente, problemi italiani che i tedeschi non hanno considerato, problemi tedeschi che gli italiani hanno ignorato. E invece nel corso di questi giorni, noi abbiamo via via caratterizzato differenze senza dubbio, ma differenze che non erano più vie parallele, ma vie che in qualche modo si sono venute incontrando e confrontando. Abbiamo sentito per esempio della politica ecclesiastica, perché lo scisma è il centro, il momento centrale della politica ecclesiastica di Federico Barbarossa. E mi permetterei di rilevare che, prescindendo dalla complessità e dalla problematicità della presentazione del problema da parte del professor Capitani, ma io mi permetterei di dire che anche nella politica ecclesiastica noi ci siamo trovati di fronte a due sistemi, come è stato detto stamattina a proposito delle realtà politiche. Due sistemi, i quali per ciò stesso non potevano conciliarsi se non sul piano della politica, cioè del compromesso. questo dà a Federico Barbarossa, quando noi pensiamo poi a quello che è accaduto con le città, questo dà alla politica del Barbarossa una singolare e direi interessante caratterizzazione di complessità umana. Il poter giungere al compromesso significa capacità di accettare realisticamente le situazioni. E dunque Federico Barbarossa lotta per i suoi principi, ma accetta, riconosce e si adegua a realtà che sente più forti di lui. E abbiamo allora la singolare situazione dei suoi collaboratori in Italia e in Germania. Non a caso per l'Italia noi abbiamo parlato di alleati, per la Germania di Mitarbeiter. Quest'uomo riconosce che in Italia ha delle forze con cui deve entrare in un rapporto di relazione, di dare ed avere, relazione di alleanza. In Germania noi abbiamo viceversa il collaboratore come fedele che esegue, sia pure come nel caso di Reinhard von Dassel, con grande autonomia, con un spirito di iniziativa, ma orienta una azione politica dell'imperatore. Questo imperatore dunque ha dinanzi a sé una realtà difficile, complessa, diversa in Italia, in Germania, ma non dimentichiamo anche il regno di Arl. Quella indicazione che noi abbiamo avuto che per la prima volta Arl è il centro dello Stato, è la capitale, la Hauptstadt. Vi ricordate il problema delle cinque capitali? Ebbene, prova che vi è in Federico Barbarossa una visione concreta delle realtà politiche con le quali egli si trova a dover agire. Realtà politiche diverse e complesse, il cui centro, diciamocelo subito, è la Germania. Federico Barbarossa non è davvero quel sovrano il quale trascura la Germania per i sogni di potenza in Italia. Federico Barbarossa, se ho ben capito quanto è emerso dai nostri giorni, è un grande sovrano, prima di tutto tedesco, che peraltro ha la coscienza imperiale di essere al di sopra delle nazioni. Quando noi sentiamo che Barbarossa chiama gli altri regni italiani province, gli altri regni europei province e gli altri re italiani e gli altri re europei reguli, è la ripresa non soltanto di quello che noi abbiamo chiamato il diritto romano, i giuristi romani, eccetera, ma è la ripresa della tradizione del Sacro Romano Impero, tradizione che egli sente viva e profonda. Se noi abbiamo potuto parlare ora di una divergenza di una opposizione fra due sistemi, quello dell'impero e quello della Chiesa, questo è perché Federico Barbarossa ha una sua coscienza imperiale che gli permette di guardare all'Italia, al regno di Arles, come a suoi regni, ma nello stesso tempo come a suoi regni con una visione sovranazionale, anche se a preferenza tedesca. E dicevo poco fa, sovrano che nel riconoscere le difficoltà è realista, ma è realista anche in un altro, da un altro punto di vista. Noi abbiamo sentito nella splendida via che ci ha aperto Nicola Cilento, noi abbiamo sentito come e fino a che punto profondamente Federico riprendesse una serie di indicazioni che gli venivano da secoli prima di lui, diciamo pure da Carlo Magno, e che erano andate sempre fallite, ma che esistevano come tradizioni dell'impero. Ebbene, il matrimonio con Costanza d'Altavilla non è dunque l'avere inseguito un sogno nella terra del sole, come immaginosamente ha scritto qualcuno, ma è piuttosto invece la conclusione di un piano e di un ideale politico che era lentamente maturato per secoli e che Federico Barbarossa ha realizzato. Non vi è un mito che si insegue e per caso si realizza, ma vi è la possibilità del calcolo politico. Il professor Cilento, se nel testo della sua relazione e nella sua discussione ha ripetuto che la decisione di Guglielmo II era incomprensibile, e in tedesco abbiamo detto sì, unverständlich, ebbene, la decisione dal punto di vista di Federico Barbarossa è invece assolutamente chiara. È la conclusione di una linea che si è lentamente preparata per sé. Per cui chi è l'alto sovrano del regno del sud, il papato, apparentemente ha vinto la sua battaglia politica, almeno fino a Federico II, apparentemente ha vinto la sua battaglia politica di avere l'Italia meridionale. In realtà, chi in questo momento col matrimonio ha realizzato una lunga meta, una lontana meta dell'idea imperiale, mi sembra Federico. Potrà sembrare un po' strano che io, italiano, stia facendo un elogio di Federico Barbarossa, ma noi dobbiamo qui guardare alle realtà politiche effettive. E allora diventa in questa prospettiva che io mi permetto non di porgervi come conclusione, ma come mia riflessione personale, dopo di aver ascoltato, credo, attentamente tutti quanti, mi pare, ne viene che la politica italiana acquista un significato molto grande. Quanto abbiamo sentito questa mattina dalla professoressa Fasoli, che ci ha fatto vedere come questa Lega non si possa assolutamente intendere su sul piano e sulla linea risorgimentale come una unione fraterna degli italiani. Varie volte è stato sottolineato, e in italiano e in tedesco e in aggettivi e in sostantivi, la debolezza della Lega, la vastità della Lega. Oggi noi italiani abbiamo una parola moderna molto antipatica, la ingovernabilità della Lega, se tu mi permetti di questo feroce anacronismo che riguarda noi oggi, ma che vale anche per la Lega. La ingovernabilità della Lega è la fine del mito risorgimentale ed è allora una giustificazione di Federico Barbarossa. La lotta di Federico Barbarossa con la Lega Lombarda non è un accanimento contro le città, è uno dei tentativi, il primo, sia pur lungo e tenace tentativo, di creare in Italia la pace. Abbiamo sentito parlare della dieta di Roncaglia come Landfrieden, sia pure con tutte le attenuazioni del caso, cioè quella politica che Federico Barbarossa ha cominciato in Germania con i Landfrieden dal 52 al 54, con le divisioni territoriali della Baviera e la creazione del Ducato d'Austria, ma è la politica che viene sviluppata nelle forme che l'Italia consentiva anche in Italia, benché poi in Italia si trovasse quell'altro sistema, come diceva la professoressa Fasoli, quell'altro sistema che è dato, che le città si sono venute dando, si sono venute creando in una specie di sistema di rapporti per il loro ampliamento territoriale, per i loro contrasti interni, che la Lega Lombarda interrompe per breve giro d'anni, ma che riprenderà dopo. Ma che a un Landfrieden Federico abbia sempre pensato, lo prova, ma non è qui il caso che io mi estenda, con la politica dopo Costanza, quando a un certo momento Federico Barbarossa, cambiando la sua politica, crea un nuovo sistema nell'Italia settentrionale soprattutto e poi centrale, ma è molto meno importante, come ci è stato detto, ed è un tentativo che, badate, ha in qualche modo assicurato la pace all'Italia settentrionale per alcuni anni. E d'altra parte, questa esperienza umana di questo imperatore, dunque, che ha una forte coscienza della sua autorità, ma anche una, a me sembra, chiara visione concreta della politica, ebbene, allora ci rendiamo conto dell'importanza di quello che noi abbiamo sentito questa sera dalla relazione del professor Fried. Questa relazione dalla quale emerge, e nell'ultima parte è stato detto con estrema limpidità, emerge che vi è stata una stimolazione della politica economica di Federico dalla esperienza italiana. Quest'uomo non ha vissuto con gli occhi chiusi l'esperienza italiana, non ha vissuto una esperienza soltanto politica e militare, ma anche, forse per certi aspetti, in maniera importante, l'esperienza economico-sociale. Quello che noi abbiamo sentito indirettamente dalla relazione del professor Engels, abbiamo sentito dal professor Fried, abbiamo sentito in qualche modo dalla professoressa Fasoli, cioè questa politica, che è poi politica di Federico Barbarossa verso le città della Germania, ebbene, questa politica si esplica e si chiarisce proprio nella esperienza molteplice italiana e tedesca, tedesca e italiana di Federico Barbarossa. Dunque, una personalità che non ha torto, come abbiamo sentito, ha nella storiografia del suo tempo una importanza che è andata dalla collocazione nella nella storiografia simbolistica fino al panegirico dei cronisti bizantini. Una personalità importante. Un ultimo punto io vorrei ricordare, perché forse nello studio dei problemi politici ci è un po' sfuggito, o perlomeno non ci ha attirato come forse poteva darsi. Abbiamo parlato del realismo, della coscienza politica di Federico Barbarossa. In un intervento, non mi ricordo più di chi, è emerso il problema: ma Federico Barbarossa sapeva, ed è ritornato anche questa sera a proposito della politica economica, sapeva quel che faceva o si lasciava guidare dalle circostanze? Non so, mi pare forse io stesso o altri hanno ricordato quel Pax et Justitia che abbiamo detto si attua nei Landfrieden come concreta realizzazione politica. Ebbene, questa Pax et Justitia è degli Stauffer, ritorna con suo figlio, ritornerà con suo nipote, ma in Federico Barbarossa, a me pare, abbia avuto una realizzazione con un equilibrio, pur nelle crudeltà e nelle durezze di cui possiamo dire anche giustamente è stato incolpato dai cronisti italiani, pur con gli errori politici che egli ha commesso. Non dimentichiamo il gravissimo errore politico di Lodi, ma anche lì, Gina, io penso che dovremmo ricordare quello che ci si diceva ora a proposito di Enrico il Leone, il problema del prestigio che l'impero difficilmente poteva, come dire, rifiutare o in qualche modo respingere e criticare i suoi collaboratori, quei collaboratori di cui noi abbiamo sentito dal professore Herkenrath quanto erano ampi, quanto erano numerosi e per ciò stesso anche difficili, diciamo pure, a tenere in pugno. E allora, se questo è esatto, a me sembra che in Federico Barbarossa noi dobbiamo sottolineare, dicevo, un punto, l'ultimo sul quale io mi fermo, che dovrebbe aiutarci a capirne la personalità. È un uomo che ha un senso severo del suo dovere. Non direi un senso religioso, ma un senso, se mi permettete un termine che non vorrei fosse inteso in maniera falsa, un senso autocratico del suo potere, del potere sentito però come dovere e responsabilità verso gli altri. Non altrimenti potremmo spiegare quella che a me sembra una delle più impressionanti realtà di tutta la storia del Sacro Romano Impero. Un episodio che curiosamente non è mai venuto fuori in questi giorni, ma che qui io questa sera devo ricordare, ed è la Curia Christi. Questa strana, singolare dieta imperiale che fu presieduta da Cristo, perché il trono restò vuoto. Questo vuoto perché Federico in quel momento non era altro se non uno dei fideles, dei fedeli di Cristo, che si accingeva a partire per la crociata. E questo Federico che partiva per la crociata, anche senza indulgere alle fiorite espressioni dei cronisti bizantini, era un settantenne. E un viaggio in Terra Santa, alla testa di un esercito, tra difficoltà di ogni genere, degli uomini e delle cose, compie un gesto che può avere una sola giustificazione, il senso che ancora una volta doveva obbedire a un dovere che gli veniva dal suo impegno e dalla sua dignità imperiale. Il prestigio dell'impero di cui abbiamo parlato a proposito di Enrico il Leone, o a proposito dei funzionari imperiali, o a proposito dello stesso trattato di Costanza in cui il sovrano domina, è dunque non la manifestazione di una vuota potenza o di un'ambizione di potere, ma mi sembra, e con questo caratterizzerei in ultima analisi Federico Barbarossa, ma anche la manifestazione della coscienza, del grosso impegno umano e civile e di dovere che ha un sovrano, che non voglia soltanto sedere su un trono, ma affrontare i problemi che la storia gli offre. E Dio sa se di problemi grossi Federico Barbarossa ne ebbe davanti a sé. E con questo vi ringrazio tutti di tutto quello che mi avete insegnato e ci lasciamo per...